für dich. Jesus, mein Herz gehört dir. Ja, dein Herz gehört Jesus. Dein Herz gehört niemand anderem außer Jesus. Und es ist Zeit der Begegnung mit ihm. Du begegnest ihm jetzt in diesem Moment. Jesus will dir begegnen. Oh, er will dir zeigen, wie sehr er dich liebt. Er will dir seine Liebe zeigen. Er will dir zeigen, dass er alles in deinem Leben im Griff hat. Er will dir zeigen, dass du dir keine Sorgen mehr zu machen brauchst, weil seine Liebe, sie kommt wie ein Strom. Sie kommt wie ein Strom, wie ein Strom. Eine Welle, weißt du, eine Welle der Liebe, eine Welle der Liebe schwemmt heute über dich hinüber. Eine Welle der Liebe kommt, eine Welle der Liebe, eine Welle der Liebe. Tauch ein in diese Welle der Liebe, tauch ein in diese Welle der Liebe. Tauch ein in seine Liebe. Geh tiefer, geh tiefer, geh tiefer. Weißt du, es ist Zeit der Begegnung, Zeit der Begegnung, Zeit der Begegnung, Zeit der Liebe, der Liebe, der Liebe, der Liebe. Weißt du, Jesu Herz ist, dass du ihn immer tiefer erkennst, dass du immer mehr siehst, wie sehr er dich liebt, dass du immer mehr deinem Herzen erkennst, wie sehr er dich liebt, dass Zweifel, Ängste einfach gehen, sollte er wirklich so gut sein. Ich sag dir, das Evangelium, die gute Nachricht, ist eine Nachricht der Liebe Jesu zu dir. Jedes Wort, ein Wort der Liebe zu dir. Jedes Wort, ein Wort der Liebe zu dir. Und lass uns einfach noch tiefer eintauchen in seine Liebe. Oh, lass ihn tiefer eintauchen. Tiefer, tiefer. Tiefe ruft der Tiefe zu. Halleluja. Tiefe. Halleluja. Ich habe den Eindruck, dass Menschen hier sind heute Morgen. Und normalerweise mache ich das nicht, dass ich an dem Punkt da reingehe. Aber ich habe den Eindruck, dass Menschen hier sind heute Morgen. Und du siehst dich noch wie getrennt von Gott. Du bist noch, du fühlst dich wie entfernt von Jesus. Du empfindest nicht diese Nähe zu ihm. Und ich habe den Eindruck, wir sollten für dich beten und mit dir beten heute Morgen. Vielleicht hast du noch nie Jesus ganz bewusst in dein Leben eingeladen. Vielleicht hast du noch nie gesagt, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vielleicht hast du es mal gesagt vor Jahren, aber du bist nicht weiter mit ihm gegangen und da ist diese Beziehung nicht da. Oder aber es ist so, dass da Sünde in dein Leben reingekommen ist und du weißt genau, das trennt mich von Gott und du bist heute Morgen hier und du sagst, ja, ich würde gerne reingehen, wirklich in diesen Raum der Begegnung mit ihm, aber ich bin noch wie getrennt von ihm. Ich sehe mich noch wie getrennt von ihm. Und wenn dich das betrifft, gerade jetzt hier heute Morgen, dann ganz schnell möchte ich einfach bitten, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne. Ich möchte einfach mit dir beten und für dich beten. Ich möchte dir kurz die Hand auflegen, weil Jesus möchte in dein Leben kommen und er möchte dir seine Nähe zeigen. Er möchte dir seine Liebe zeigen. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Die anderen, ihr könnt ruhig hier vorne bleiben, aber diejenigen, die das betrifft, kommt einfach ganz schnell nach vorne. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte in diesen Raum der Begegnung mit Jesus reingehen, ich bin noch wie getrennt von ihm, ich bin noch wie distanziert von ihm. Komm nach, lass sie mal durch. Ja, okay. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Bosilka. Halleluja. Herzlich willkommen. Du möchtest auch dazu kommen? Okay. Herzlich willkommen. Danke, Jesus. Wenn dich das betrifft, gerade jetzt. Du hast vielleicht noch nie Jesus in dein Leben aufgenommen. Du hast vielleicht noch nie Ja zu ihm gesagt. Du hast noch nie Jesus in dein Herz aufgenommen. Oder du hast es mal getan, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Oder aber da ist Sünde in deinem Leben die dich von ihm trennt und du möchtest ihn heute um Vergebung bitten und du möchtest neu anfangen mit ihm, dann einfach ganz schnell komm noch dazu. Weil wir wollen jetzt zusammen beten und Jesus wird euch hier begegnen, ganz speziell und jedem anderen einfach im Raum. Ihr dürft einfach eure Augen schließen und einfach auch in diesen Raum der Begegnung mit Jesus reinkommen. Aber wenn dich das betrifft und da ist wirklich für dich ist heute ein Neuanfang dran, dann komm einfach hier noch dazu und ich lege dir gleich die Hand auf. Ich bete mit dir ein Gebet und dann lege ich dir die Hand auf und du wirst einfach in diesen Raum der Begegnung eintreten heute Morgen ganz neu. Okay, also lass uns das zusammen festmachen hier vorne. Schließt einfach eure Augen. Halleluja. Und jeder hier vorne, einfach sprich mir einfach dieses Gebet nach und sag, Herr Jesus, ich stelle mich auf dein Wort heute Morgen. Du hast gesagt, wer dich aufnimmt, dem gibst du die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Herr Jesus Christus, ich nehme dich auf heute Morgen. Ich sage Ja zu dir. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von dir gelebt habe. Jesus, ich danke dir, dass dein Blut geflossen ist für jede Sünde in meinem Leben. Danke, dass heute Freiheit in mein Herz kommt und dass ich nicht mehr länger getrennt bin von dir, weil du sagst, wer zu dir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich komme zu dir und ich danke dir, dass du mir jetzt begegnest. Halleluja. Amen. Ich habe den Eindruck, dass jemand hier ist und du hättest auch hier vorne sein sollen und dieses Gebet beten. Du hast es vielleicht jetzt am Platz mitgebetet. Aber ich möchte jetzt einfach jedem hier vorne die Hand auflegen. Und wenn du weißt, das bin ich, ich hätte hier vorne sein sollen und dieses Gebet war hier vor Zeugen mitsprechen sollen, dann komm jetzt nach vorne. Ich lege dir jetzt noch die Hand auf. Und Jesus wird in dein Leben kommen und er gibt dir Gnade. Aber mach den Schritt, geh ins Licht. Die Bibel sagt, wer im Licht wandelt, ja, den reinigt er durch das Blut Jesu Christi. Also komm nach vorne, lass dir die Hand auflegen und Jesus wird in dein Leben kommen und er wird dein Leben neu machen. Gerade jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus, für deinen Geist, Herr. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Halleluja. Komm her, komm her, komm her. Danke, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus, für deinen Geist. Ich danke dir, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Gnade, Herr. Danke, Herr, für den Geist der Gnade, der jetzt auf diese beiden jungen Männer kommt, Herr. Danke dir, Herr, dass du ihn in deiner Gnade jetzt begegnest, Herr. Danke für Freisetzung. Da kommt jetzt Freisetzung in dein Leben. Freisetzung von dieser Bindung in Jesu Namen. Freisetzung von dieser Bindung in Jesu Namen jetzt. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Geist der Gnade. Danke, Jesus, für den Geist der Gnade. Danke, Herr, für den Raum der Begegnung. Oh, wir lieben dich. Ihr anderen im Raum, liebt einfach Jesus. Wir haben einfach im Lobpreis, haben wir einfach so gesehen, wie der Heilige Geist, weißt du, er richtet unseren Blick immer auf Jesus. Er richtet unseren Blick immer auf den Gekreuzigten. Er richtet unseren Blick auf den, der am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Der auferstanden ist und verherrlicht ist. Schau einfach auf ihn. Schau auf ihn und begegne ihm gerade jetzt. Da ist dieser Raum der Begegnung offen für dich. Oh, da ist dieser Raum der Begegnung

Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass wir eintauchen dürfen in deine Liebe. Danke, Herr. Danke, Herr. Und während du zu deinem Platz gehst, umarm einfach noch den, der neben dir steht und sag ihm, Jesus liebt dich so sehr. Und dann nehmen wir einfach Platz in seiner Liebe und hören, was Gott uns heute durch unsere Prediger zu sagen hat. Amen. So, ihr dürft eure Plätze einnehmen. Wow. Wisst ihr, was ich hier so lieb und was ich an Gott so lieb? Es ist, dass er uns nicht allein gelassen hat. Es ist seine Kraft, die hier in der Welt ist. Es ist sein Geist, der hier ist. Es ist der Heilige Geist, und wenn du in seiner Gegenwart bist, dann ist es immer ein Wow-Erlebnis. Und ich möchte es eigentlich nicht missen, keinen Tag nicht mit dem Heiligen Geist zu gehen. Ich möchte es nicht missen, die Füllung vom Heiligen Geist immer wieder erfahren zu dürfen. Ich möchte es nicht missen, einfach in dieser Wow-Gegenwart zu sein. Ja, also wenn wir dann irgendwann mal am Himmel sind, haben wir ständig diese Wow-Gegenwart, ja, weil dann ist einfach seine Gegenwart so präsent. Aber hier auf der Erde ist sie halt auch schon da, durch den Heiligen Geist. Und das ist, ja, also ich finde es immer wieder wow, ja. Ich finde es immer wieder wow, eine Begegnung zu ihm zu haben, eine Begegnung mit ihm zu haben. Und ich habe so im Lobpreis hatte ich so einfach, ich habe es glaube am Donnerstag schon mal so halb angesprochen. Wisst ihr, ich kann stundenlang zu euch reden, ja, ich kann tagelang zu euch reden. Es ist alles schön und toll, aber der Heilige Geist, Gott, muss eigentlich nur ein Wort sprechen und es ist wow, ja? Es ist wow. Und deswegen ist der Heilige Geist so wichtig. Ja? In Johannes 16, Vers 13 heißt es, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn das, was er sagen wird, wird er nicht aus euch selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch zukünftige Dinge verkünden. Und es ist für, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber mir geht es so, mir ist es total wichtig, geführt zu werden, ja, in dieser Welt. Ich glaube, wir stehen an einem Punkt in dieser Zeit, wo einfach Sachen kommen, Herausforderungen kommen. Und wenn du da nicht vorbereitet bist, ich meine, dann hast du ein Problem. Dann hast du wirklich ein Problem. Aber deswegen hat auch Jesus zu uns gesagt, der Helfer, der Heilige Geist, ich lasse ihn da, ihr werdet einen Helfer bekommen, den Heiligen Geist, ihr werdet ihn bekommen, sodass ihr nicht alleine seid hier in dieser Welt, sodass ihr nicht umherirren müsst in dieser Zeit, sodass ihr nicht blind durch die Gegend lauft in dieser Zeit, sondern dass ihr Führung habt, dass ihr wisst, wo es lang geht, ob ihr links gehen sollt, ob ihr rechts gehen sollt, ob ihr das oder jenes machen sollt. Und ich gebe es einfach heute Morgen so weiter. Leider wird in vielen Gemeinden, auch in dieser Welt, kommt das Ganze zu kurz. Bei vielen Christen in dieser Welt kommt das Ganze zu kurz. Sie machen einfach ihr eigenes Ding. Sie ziehen ihr Programm durch, ja? Geben dem Heiligen Geist keinen Raum. Predigen irgendwas, wo sie wochenlang vorbereitet haben, aber es fehlt einfach das Wort Gottes da drin. Also nicht, dass sie nicht das Wort Gottes geben, aber na, dieses Rema-Wort letztendlich. Ein Wort, ihr braucht nur ein Wort und es verändert euer Leben. Ihr braucht nur ein Wort von Gott, vom Himmel, vom Thron. Und ich sage euch, alles ändert sich in eurem Leben. Ihr braucht keine Worte von mir, ihr braucht keine Worte von Menschen. Ihr braucht die Worte, die Führung Gottes. Ansonsten sind wir verloren. Vor Pfingsten hieß es, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters, ja, in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Ja, auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr von mir gehört habt. Es ist eine, Jesus ist gegangen, Jesus ist in den Himmel gegangen. Er hat aber gesagt, da wartet eine Verheißung vom Vater. Es wartet eine Verheißung von ihm. Und es war letztendlich der Heilige Geist, diese Verheißung. Und wisst ihr, wenn Gott schon sagt, da ist eine Verheißung, da wartet eine Verheißung auf euch, wie kann ich mich dann noch hinstellen und sagen, brauche ich nicht? Ja? Wie kann ich mich dann noch über das Ganze stellen und sagen, ist alles okay, ich ziehe mein Programm durch, ich mache mein Ding, aber die Verheißung ist mir wurscht egal. Es geht nicht, du stellst dich gegen Gott. Ja, du stellst dich gegen sein Wort. Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, du kannst ihn nicht einfach ausschließen. Wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben ausschließt, in der Gemeinde ausschließt, ja, dann fehlt Gott in dieser Gemeinde. Dann fehlt ein Teil von Gott in dieser Gemeinde und dann wird es nicht funktionieren. Amen. Ich kann heute nicht auf alle Aspekte eingehen, aber ich möchte trotzdem ein paar Punkte kurz anschauen. Ja? Und zwar fangen wir an mit Apostelgeschichte 10, 44 bis 45. Dort heißt es, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab. Also Petrus war dort bei den Heiden. Ja, und er hat angefangen zu sprechen. Und während er sprach, ja, kam der Heilige Geist auf alle herab. Damals war für Juden war ganz klar, Heiden sind ausgeschlossen. Ja, wir sind das auserwählte Volk. Gott wirkt nicht bei den Heiden. Also vielleicht das nochmal kurz als Hintergrund. Aber während Petrus da sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Wenn wir da nochmal gucken, was heißt das gleiche Wort für herabkommen oder fallen in diesem Vers, ist interessant. Das gleiche Wort wurde auch beim verlorenen Sohn gebraucht, ja, als der verlorene Sohn wieder zurückkam. Das ist das Wort, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Epipipto. So, ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ja, okay. Und das bedeutet letztendlich auch um den Hals fallen, ja? Also liebevoll umarmen. In dem Moment, wo Petrus das Wort gesprochen hat, kam der Heilige Geist auf jeden Einzelnen und der Heilige Geist hat jeden Einzelnen liebevoll umarmt, ja? Er hat ihn liebevoll in den Arm genommen, hat gesagt, wow, cool, ja, du bist da, du hast Jesus jetzt angenommen, ja? Ich bin bei dir, ich liebe dich so sehr. Das ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, wenn du den Heiligen Geist ausschließt in deinem Leben, in der Gemeinde oder wo auch immer, ja, dann fehlt die Liebe. Es fehlt einfach die Liebe. Und wenn Gott Liebe ist, was es im Wort heißt, dann fehlt Gott. Ja, es ist, eigentlich ist es ganz logisch. Und ich finde es immer cool, dass die Bibel ganz logisch ist, dass Gott ganz logisch ist, dass er nicht irgendwas Verdrehtes macht, sondern er ist ganz logisch. Und wir verdrehen immer irgendwelche Sachen. Aber er kommt mit Liebe. Der Heilige Geist kommt mit Liebe. Ja, er will dich umarmen. Er will nichts Böses von dir. Gott ist gut. Somit ist auch der Heilige Geist gut. Er will dich nicht runterdrücken. Er will dich nicht zu irgendwas zwingen, was du gar nicht möchtest. Sondern er möchte dich hochheben, dich auferbauen, dich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen. Er möchte dir Wegweisung geben, ja? Er wird niemals zu dir sagen, du gehst jetzt irgendwo nach Afrika und musst irgendjemanden dienen oder irgendwas machen, wenn du es nicht möchtest. Er wird es nicht tun. Er wird bei dir das Wollen vollbringen. Ja, er wird in das Wollen reinlegen, sodass du es wirklich aus vom Herzen willst. Und er will dir dann auch das Vollbringen schenken, ja. Aber er wird nie was tun, was du nicht möchtest. Und deswegen, warum sollen wir den Heiligen Geist ausschließen? Es wäre Torheit. Ich habe mir, der Heilige Geist hat mir so irgendwie gesagt, ich soll nicht immer dumm sagen, deswegen sage ich jetzt Torheit. Ja. Dumm hört sich so ja, an. Deswegen sage ich jetzt Torheit. Es wäre Torheit. Es wäre Torheit. Und die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Ja. Er zwingt dich nichts, ja. Er will wirklich er will dich hochbringen, ja. Und das, der Unterschied auch zwischen dem Heiligen Geist, Gott und dem Teufel ist, der Heilige Geist zwingt dich nicht, ja. Er stumpft dich vielleicht an und so weiter, aber er wird niemals komplett Besitz über dir oder dich besessen machen, wie es Dämonen tun, ja. Das ist der Unterschied. Genau. Weiter heißt es noch in Apostelgeschichte 10, Vers 46, heißt es, sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistwirkenden Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und so weiter und sagte. Den Vers davor, ja, da sehen wir, der Heilige Geist kam, alle waren verwundert. Das heißt, sie waren verwundert durch das, dass sie auf einmal anfingen, in Sprachen zu beten. Das heißt, es war was Sichtbares da. Das, was sie getan haben im ersten Augenblick, wo der Heilige Geist kam, heißt, sie haben in Sprachen gesprochen. Ja. Jetzt kannst du wieder sagen, wow, habe ich schon gehört, Sprachenreden, ja, ist ganz gefährlich. Ja, sowas wollen wir hier gar nicht haben. Sowas darfst du auch nicht tun, ja, weil das ist, wow. Ja, da kannst du in was reinkommen, wo du nicht mehr rauskommst. Ich sag dir, Sprachenrede ist wirklich gefährlich. Ja? Also ich unterschreibe das vollkommen. Sie ist gefährlich für den Teufel. Ja? Sie ist gefährlich für den Teufel. Weil ein Punkt von Sprachenrede ist, ja, 1. Korinther 14, Vers 4, wer in einer anderen Sprache redet, erbaut sich selber. Du erbaust dich selber, indem du anfängst, in Sprachen zu reden, ins Geistliche eintauchst, ja, erbaust du dich selber. 1. Korinther 14, nochmal, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht, ja. Du betest im Geist, du gehst in die andere Dimension rein, ja? Du gehst in die geistliche Dimension rein und dann wird's gefährlich für den Teufel. Dann wird's nämlich ganz gefährlich, weil du hast letztendlich drei Dimensionen, letztendlich sage ich mal. Ja, du hast die Dimension hier auf der Welt, du hast die geistliche Dimension, da sind auch alle Dämonen unterwegs, ja? Da gibt's auch Macht, das ist höher wie die weltliche, ja? Und dann gibt's aber noch mal eine Ebene drüber und da ist Gott, da regiert Gott, da hat Gott seine Herrschaft und mit deinem Sprachengebet oder auch mit Lobgesang katapultierst du dich direkt in die Ebene, wo Gott ist. Ja, da schaltest du deinen Verstand aus und sagst, wirke du. Ja, wirke du. Halleluja. Sprachengebet ist auch Dankgebet. Ja, 1. Korinther 14, Vers 17 ist auch da davon die Rede, dass es ein Dankgebet ist. Ja, wenn du in Sprachen betest, gehst du auch in das Dankgebet letztendlich rein. Und was auch ganz wichtig ist, ist, du betest Geheimnisse im Geist. 1. Korinther 14, Vers 2, der wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Ja? Und jetzt ganz ehrlich, was hindert dich daran, was hindert die Menschen, die Gemeinde in Sprachen zu beten? Wenn ich das hier lese, gar nichts. Jetzt kannst du na klar kommen und sagen, ja, aber im Wort steht, ja, wenn du in der Gemeinde bist und so weiter und so fort, sollst du nicht in Sprachen beten, ja? Klar sollst du nicht die ganze Zeit, das war ein Problem der Korinther, ja? Zu diesem Zeitpunkt, wenn jeder vorgeht und in Sprachen nur redet, dann versteht halt keiner mehr was. Ja, das hat aber doch nichts damit zu tun, dass du nicht in Sprachen reden sollst. Ich meine, wenn ich meine Predigt heute nur in Sprachen und sage, Shakarababa, Shikaraba, Siadada, Shandarababa und eine Viertelstunde später denke, ist ja schön, dass der da vorne in Sprachen betet, aber irgendwie verstehen tue ich nichts, ja. Und wenn es dann keiner auslegen kann, dann geht ihr halt heim und denkt ihr, ja, schwierig heute gewesen, ja. Irgendwie ein bisschen schwierig gewesen, war schon ganz toll, was er so gesagt hat, ja, aber irgendwie schwierig. Ja, und so war es wohl damals in Korinth, ja. Die haben viel Wert auf die Sprachenrede gelegt, ja. Aber wenn keiner mehr was verstanden hat, ist es halt schwierig. Heißt aber nicht, dass du nicht mehr in Sprachen beten sollst. Das hat Paulus nie gesagt. Das sagt die ganze Bibel nicht, ja. Sondern er hat letztendlich gesagt, ich wünsche mir eigentlich, dass jeder so viel in Sprachen redet wie ich. Das war eigentlich seine Aussage. Dass jeder so viel Sprachenrede hätte wie ich, ja, dass du das täglich machst, ja, dass du es zu jeder Zeit letztendlich machst, weil was kann dir Besseres passieren, als dich selber zu erbauen, als Geheimnisse zu sprechen, ja, als Gott zu loben, als Gott zu danken, ja, als Wegweisung zu bekommen vom Heiligen Geist. Ich meine, du irrst doch sonst blind durch diese Welt. Du irrst wirklich blind durch diese Welt. Und ich bin, und ohne jetzt irgendwie Monik den Mund schmieren zu wollen, bei unseren Pastoren, aber ich bin froh, dass hier wirklich der Heilige Geist Freiraum hat. Und du siehst es letztendlich auch, ja. Ich kann nur das Beispiel vor Corona nehmen. Letztendlich Glory Life, ja, hat vor Corona Vorkehrungen getroffen. Die wussten nicht, dass Corona kommt, aber sie haben es trotzdem gemacht, geführt vom Heiligen Geist. Und als Corona kam, war Glory Life vorbereitet auf Corona. Ja, warum? Weil unsere Pastoren sich vom Heiligen Geist haben führen lassen. Manche Gemeinden waren nicht vorbereitet auf Corona. Die sind erstmal da, hatten Angst, wussten nicht, wie es weitergeht, haben sich eingeschlossen und nichts ging mehr. Also nur als Beispiel. Das Gleiche ist aber auch für dein Leben, ja. Du brauchst den Heiligen Geist, du musst dich führen lassen vom Heiligen Geist. Sonst kommen Situationen und du wunderst dich, warum auf einmal du vor einer Mauer stehst und nicht mehr weitergeht. Dabei hat dich der Heilige Geist eigentlich schon 20 Mal erinnert oder angestiftet und hat gesagt, du solltest das machen oder du solltest jenes tun, ja. Aber du hast einfach nicht drauf gehört, du hast ihn abgeschnitten, du hörst gar nicht mehr diese Stimme. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wenn Gott uns die Verheißung gegeben hat, mit dem Heiligen Geist zu gehen, wenn er es schon sagt, es ist euer Helfer. Jesus hat gesagt, ein Helfer wird kommen. Warum soll ich mich dann dagegen wehren, wenn ich den besten Helfer habe, den es jemals gibt? Es ist Torheit. Es ist wirklich Torheit. Ja, wir denken, wir können es besser, wir wissen alles besser, aber wir können es nicht. Wir tun es nicht. Wir brauchen Gott, wir brauchen den Heiligen Geist. Und da möchte ich euch heute Morgen einfach ermutigen. Macht Teamplayer mit dem Heiligen Geist. Agiert als Team. Redet in Sprachen. Und wenn ihr heute noch sagt, hey, da wurde mal einmal gesagt, es ist gefährlich oder irgendwas. Oder wenn ihr es vielleicht auch noch gar nicht, wenn ihr es noch gar nicht aktiviert habt, diese Sprachenreden. Es ist für alle. Dann kommt nach dem Gottesdienst zum Heilungsgebet nach vorne und lasst es euch aktivieren. Und wenn jemand gesagt hat, es ist gefährlich, dann bitte ich euch einfach oder ermutige ich euch heute Morgen, ja, kommt zum Heilungsgebet und lasst euch diesen Geist rausjagen, weil er ist nicht von Gott. Das widerspricht der Bibel. Das widerspricht dem Wort Gottes. Es ist vom Teufel, ganz ehrlich, es ist vom Teufel. Also meine Ermutigung dahingehend, weißt du, Gott braucht Kinder, die im Licht gehen. Gott braucht Kinder, die Klarheit haben. Gott braucht Kinder, die wissen, wo es lang geht. Ich meine, welcher Prediger kann denn seine Herde führen, wenn er nicht vom Heiligen Geist geleitet ist? Der läuft ja selber im Dunkeln rum. Ganz ehrlich, der weiß doch selber nicht, wo es lang geht. Und wenn ich mich jetzt heute weit aus dem Fenster lehne, aber es ist eine klare Ansage. Und ich habe so vom Heiligen Geist, wir sollten mal eine klare Ansage machen. Du kannst nicht im Dunkeln rumlaufen, sowohl persönlich nicht, als nicht in der Gemeinde. Du läufst gegen die Wand und du bist verantwortlich da dafür. Und es wird der Zeitpunkt kommen und es steht auch im Wort Gottes drin, ja, mit den Jungfrauen, ja. Die Öllampe ist leer, sie wissen nicht mehr, es ist nachts, sie haben nichts mehr, wo sie sich auffüllen können. Es kommt dieser Zeitpunkt. Und du brauchst dieses Öl. Du brauchst es. Und du kannst die Talente, was wir dir gegeben haben, die kannst du nicht einfach vergraben, ne? Du kannst nicht als Gemeinde oder als auch persönlich kannst sagen, ich gehe auf Nummer sicher. Wenn du als Nummer sicher gehst und deine Talente vergräbst, ja, dann kommt was raus. Nichts. Er wird dir alles wegnehmen. Warum? Nicht, weil er böse ist, Gott, sondern weil es ganz normal ist. Er kann dich nicht gebrauchen. Du läufst ständig gegen die Wand. Was soll er denn tun? Ja? Was soll er denn tun? Deswegen meine Ermutigung für euch alle und für mich persönlich auch. Ich predige immer für mich selber. Mehr mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen ihn, ja. Gott möchte uns heute Morgen, so habe ich das einfach in mir, möchte uns aufwecken. Ja? Er möchte sagen, steh auf, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Nutze es aus, nutze den Helfer, agiere als Teamplayer, agiere nicht allein, sondern geh vorwärts, ja. Sei Licht und bring das Licht in diese Welt. Amen. Halleluja. Lass uns einfach mal aufstehen zusammen und lass uns einfach mal im Geist beten. Lass uns einfach mal in Sprachen beten. Und wenn du hier bist heute Morgen und du betest noch nicht in Sprachen, weißt du, als ich das erste Mal in so einem Gottesdienst war, wo Leute in Sprachen gebetet haben, da dachte ich nicht mal, dass Sprachengebet für mich wäre. Aber als sie um mich herum einfach angefangen haben, in Sprachen zu beten und zu singen, plötzlich habe ich gemerkt, ich tue dasselbe. Plötzlich kam es bei mir auch hoch. Und deswegen kann es sein, während wir einfach in Sprachen beten, kommt es auf dich. Du hast es vielleicht bisher nicht empfangen gehabt, aber gerade jetzt empfängst du es. Halleluja. Oh, Heiliger Geist, wir geben dir Freiraum. Heiliger Geist, wir sagen, wirke du in unserer Mitte, wie du wirken möchtest. Tu, was du tun möchtest. Heiliger Geist, wir öffnen uns für dich. Fließe durch uns. Oh, fließe mit Strömen lebendigen Wassers durch uns. Oh, komm, bete im Geist, bete im Geist. Halleluja. Ströme lebendigen Wassers, Herr. Ströme lebendigen Wassers, Herr. Oh, shikana masia la masika da da da. Ströme lebendigen Wassers, Herr. Herr, wer in Sprachen betet, der baut sich selbst, Herr. Wir bauen uns selbst heute Morgen, Herr. Und wir werden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, indem du in Sprachen betest, wirst du gefüllt mit dem Heiligen Geist. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wenn du noch nie in Sprachen gebetet hast, jetzt öffne einfach deinen Mund. Öffne einfach deinen Mund. Und der Heilige Geist wird einfach durch dich sprechen. Du musst nicht überlegen, was du sagst. Du musst nicht nachdenken, sondern du lässt einfach die Silben, du lässt einfach die Worte hervorkommen. Und der Heilige Geist selber betet durch dich und spricht durch dich. Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du fällst. Oh, Rabasse, du musst nur deinen Mund öffnen. Kosche karabasi karadadadadada. Oh, se karadamasi karadadadada. Danke, Jesus, für Aktivierung, Herr. Danke, Herr, danke, Vater, göttliche Aktivierung. Mehr, Heiliger Geist, mehr von dir, Herr. Oh, mehr von dir, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Jetzt leg mal deine Hand auf die Schulter deines Nachbarn und sprich ihm einfach mal zu und sag, mehr vom Heiligen Geist. Hey, mehr vom Heiligen Geist. Einfach mehr vom Heiligen Geist. Oh, Jesus. Jesus. Mehr vom Heiligen Geist. Glory, glory, glory, mehr, mehr, Herr, mehr, Heiliger Geist. Kosche karabasika da da da da. Halleluja. Oh, Überfluss, Überfluss. Also es geht einfach durch, es geht durch. Durch Körperkontakt fließt der Heilige Geist. Es ist so. Du kannst es einfach durch eine ganze Reihe durchlassen. Fließt, Heiliger Geist. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, Glory. Der Heilige Geist macht allen Unterschied der Welt. Allen Unterschied der Welt. Halleluja. Durch die Reihe durch. Fließ, Heiliger Geist, Jesus. Oh, fließ, Heiliger Geist. Kosse karabasi karadat. Oh, fließ, Heiliger Geist. Halleluja. Oh, weißt du hast auch noch eine gute Zeit im Heiligen Geist. Das ist genial. Huh? Du hast einfach auch eine gute Zeit im Heiligen Geist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, übernimm du die Kontrolle, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Oh, danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, ich möchte ja auch noch danken für eure Gebete für gestern in Nürnberg. Wir hatten wirklich eine starke Heiliggeist-Power-Zeit gestern in Nürnberg. Ja. Die so laut schreien, die waren dabei. Ja, es war wirklich extrem stark. Wir haben ein paar Fotos auch mitgebracht. Es war wirklich extrem stark da in der Meistersingerhalle. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, beziehungsweise wir mussten noch Stühle anstuhlen. Und Gott hat so mächtig gewirkt, wirklich solche gewaltigen Wunder. Ich habe hier schon irgendwo habe ich einen Bericht. Mal schauen. Aber wirklich Hammer-Sachen. Mehrere Leute, die wurden an den Augen geheilt zum Beispiel. Das war ein starkes Wunder. Dieser Mann hatte im Unterschenkel, er zeigt da gerade drauf, den ganzen Unterschenkel runter, einen Metallstab drin gehabt und konnte die Schrauben auch fühlen unten am Fuß oder am Ende des Unterschenkels und hatte Schmerzen auch die ganze Zeit seit seiner OP. Die Ärzte haben gesagt, sie können das Metall nicht mehr rausoperieren, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Und Gott hat ihn so mächtig berührt und er hat gecheckt und geschaut und er konnte die Schrauben nicht mehr fühlen, er konnte nichts mehr von dem Metall fühlen und alle Schmerzen sind verschwunden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, diese Frau, die hat drei Wunder abgeräumt, das war der Hammer. Gleich am Anfang war sie eine, die kam durch ein Wort der Erkenntnis nach vorne und sie hatte extreme Hüftprobleme und auch Beinprobleme, Knieprobleme und so weiter. Und sie ist seit 10 Jahren nicht mehr richtig gelaufen und nicht mehr gerannt und sie ist rumgerannt im ganzen Raum herum. Sie hat gesagt, seit 10 Jahren habe ich das nicht mehr gemacht. Keine Schmerzen mehr, alles verschwunden. Halleluja, das war ein gewaltiges Wunder gleich am Anfang. Und dann hat sie am Ende, als wir dann die Wunder aktiviert haben auch und die Leute einander auch die Hände aufgelegt haben, dann kam sie nach vorne und sagt, irgendwas ist mit meinen Augen passiert, ich verstehe es überhaupt nicht. Das hieß, die Brille hat sie auf dem Kopf. Ja. Sie sagt, ich kann mit der Brille kann ich nichts mehr richtig sehen, aber ohne die Brille sehe ich alles klar. Rat mal, was da passiert ist. Halleluja. So stark. Dieser Mann hat auch ein Hammerwunder erlebt. Er hatte einen Herzinfarkt gehabt und eine Lungenembolie und hatte deswegen noch Herzschmerzen und auch so eine Enge und Atemprobleme, Stechen auch in der Lunge. Da war die Funktion noch nicht vollkommen wiederhergestellt. Gott hat ihn komplett wiederhergestellt. Keine Herzprobleme mehr, keine Atemprobleme mehr, keine Lungenprobleme mehr. Und Gott hat ihn auch noch von Schmerzen, ich glaube, am Knie oder am Bein geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Geben wir Jesus die Ehre. Eine Frau hatte ein Knötchen an der Schilddrüse und hat bezeugt, sie kann das Knötchen praktisch nicht mehr fühlen, sie kann davon nichts mehr spüren. Nur noch so irgendwie war sie gar nicht sicher, ob sie überhaupt noch was von dem Knötchen ist oder ob es einfach hier das ist, was hier sowieso ist. Auf jeden Fall, sie konnte das Knötchen, so wie es vorher da war, nicht mehr fühlen. Und mehrere Personen, die hatten Bandscheibenprobleme, starke Schmerzen. Ich weiß nicht, haben wir noch ein Bild von jemand oder waren das die Fotos? Ja, also ich habe hier noch notiert. Eine Frau hatte Schmerzen im Lendenwirbelbereich seit Jahren und auch, warte mal, was war das? Das waren noch andere Schmerzen auch. Sie hatte eine Hüftfehlstellung gehabt, 3 Zentimeter unterschiedlich große, lange Beine. Die Beine wurden gleich lang, sie trug Einlagen und jetzt muss sie sie rausnehmen, weil sie sonst Probleme hat. Und die Schmerzen sind verschwunden und viele solche Sachen einfach. Leute sind von Schwerhörigkeit geheilt worden, Augenprobleme, Schleier verschwunden und so weiter. Die Alexandra war gestern da, ich habe gerade von der Tatjana gehört. Genau, bei dir, du hattest einen starken Schleier vor den Augen und gestern bist du komplett geheilt worden, richtig? Halleluja. Ha? Sie will was sagen. Halleluja. Was ist passiert? Kann besser sehen, nicht nur ein Schleier. Ja. Nicht nur der Schleier ist weg, sondern du kannst auch besser sehen. Das heißt, du kannst auf die Nähe oder auf die Ferne? In der Nähe. In der Nähe kannst du besser sehen. Halleluja. Das heißt, Weitsichtigkeit ist auch verschwunden. Danke, Jesus. Ja, sie war gestern dabei. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, Ohren sind auch geheilt worden und verschiedene andere Dinge. Also es war echt, ich sag mal so, es war ein Wunderfestival gestern. Es war echt ein Wunderfestival. Ja. Also es war wirklich so, Halleluja. Ich habe immer nur kurze Abschnitte gepredigt und dann war wieder eine neue Welle mit Wundern. Es war ein Wunderfestival. Und die Leute auch in Nürnberg, muss man sagen, wirklich sowas von offen. Die haben so gezogen, die waren so gut drauf. Einfach Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Wir geben dir die Ehre. Halleluja. Halleluja. Und heute möchte ich noch kurz das zum Ende bringen, auch was ich letzten Sonntag angefangen habe. Und das passt dazu sehr gut, auch zu allem, was der Christian gesagt hat. Nämlich diesen Glauben wie ein Senfkorn. Amen. Alles, was es braucht, um diese Wunder zu säen, sagt Jesus, alles, was es braucht, Matthäus 17, 20, alles, was es braucht, zu einem Berg zu sagen, und dabei ist ganz egal, wie dieser Berg heißt. Wir haben gestern auch zu Bergen von Krebs und MS und so weiter gesprochen. Da braucht man immer noch natürlich die ärztliche Bestätigung im Nachhinein. Aber viele haben bezeugt, dass sie gemerkt haben, wie Gott sie berührt hat, dass das Schmerz gegangen sind, dass es leicht geworden ist und so weiter. Ja, die Berge können Krankheit heißen, wie auch immer diese Krankheit von Ärzten genannt sein mag. Das kann ein Berg sein. Der Berg kann ein finanzielles Problem sein. Der Berg kann einfach eine Situation sein. Zum Beispiel, wir haben die letzte Zeit viele solche Wunder erlebt, dass Leute Gegenstände verloren haben und dann sind sie übernatürlich wieder aufgetaucht, nachdem sie gesprochen haben. Der Berg kann sein, dass ein Gegenstand kaputt gegangen ist der dir gehört, und du sprichst zu dem Gegenstand und er wird wieder ganz. Amen. Der Berg kann sein, dass dir Finanzen fehlen für ein bestimmtes Projekt und du sprichst und die Finanzen kommen. Wie auch immer dein Berg heißen mag, es braucht nur, das haben wir das letzte Mal gesehen, es braucht nur ein Senfkorn von Glauben. Sag mal, ein Senfkorn von Glauben. Und das ist der kleinste Same, ein winziger Same. Ja? Es braucht nur ein Senfkorn von Glauben und dann reicht es aus, um zum Berg zu sprechen, und der Berg verpflanzt sich ins Meer. Ich sehe, da hinten stehen noch Leute. Könnt ihr denen noch Plätze zuweisen, ihr Ordner, bitte? Halleluja. Oder wenn es hier im Raum nicht mehr genügend gibt, dann einfach auf der Empore. Okay? Also sag zu deinem Nachbarn, ein Senfkorn reicht aus, um zum Berg zu sprechen. Halleluja. Es braucht keinen großen Glauben, sondern es braucht nur ein Senfkorn von Glauben. Amen. Und wir haben das letzte Mal auch schon gesehen, dieses Senfkorn des Glaubens ist nicht etwas, was du selber produzieren musst und auch nicht etwas, was du selber produzieren kannst. Amen. Sondern dieses Senfkorn von Glauben, das du brauchst, kommt von Gott. Es ist Gnade. Sag mal, Gnade. Amen. Und in Titus Kapitel 2, Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Amen. Sag mal, allen Menschen. Das heißt, für alle Menschen, weißt du, es ist nicht so, dass Gott dem einen gibt der Glauben und dem anderen gibt er keinen Glauben. Dem einen will er es geben, dem anderen will er es nicht geben. Sondern die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen, heilbringend erschienen. In Jesus, Johannes 1,16 heißt es, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Gnade um Gnade. Amen. Er ist die personifizierte Gnade. Jesus ist die personifizierte Gnade. Und er gibt, das haben wir das letzte Mal auch schon gesehen, er gibt Gnade jedem, der zu ihm kommt. Jeder, der ihm begegnet, empfängt Gnade. In der Begegnung mit Jesus ist alle Gnade, die du brauchst. Halleluja. Ich sehe da auch noch Leute im Foyer da draußen sitzen. Ihr dürft ruhig reinkommen, ihr dürft euch ruhig trauen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Beziehungsweise die Empore wird auch geöffnet oben, dann könnt ihr da sitzen. Halleluja. Amen. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, es ist für jeden. Halleluja. Und wir haben das letzte Mal auch schon gesehen, der Glaube Abrahams ist das Urbild dieses Senfkorn-Glaubens, von dem wir sprechen. Abraham wird in der Bibel in Römer 4 genannt, der Vater des Glaubens. Durch diesen selben Senfkorn-Glauben, durch den wir heute Errettung empfangen, durch den wir heute Heilung empfangen, durch den wir heute Wunder empfangen, durch den wir heute Durchbrüche, übernatürliche Führungen, Herrlichkeitswirksamkeiten in unserem Leben empfangen. Dieser selbe Glaube ist es, der Abraham befähigt hat, die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, zu erleben. Und diese Verheißung war die Verheißung der Nachkommenschaft, das erste. Und die Verheißung war zweitens das verheißene Land. Amen. Das verheißene Land. Und dieses verheißene Land im alten Bund ist nichts anderes als ein Vorschatten, als ein Bild sozusagen für das verheißene Land des neuen Bundes. Und dieses verheißene Land des neuen Bundes ist ganz schlicht und einfach das Vollmaß der Bestimmung Gottes für dein Leben. Das Vollmaß dessen, was Gott für dich hat. Wie viele von euch wollen im Vollmaß dessen leben, was Gott für sie hat? Im Vollmaß dessen, was deine Bestimmung ist von Gott. Du möchtest in diesem verheißenen Land, das Gott für dich hat, leben. Amen. Die ganze Bibel durch ist voller Verheißungen. Und ich sag dir was, alle diese Verheißungen sind für dich. Und alle diese Verheißungen, sagt die Bibel im 1. Korintherbrief, sind in Christus Ja und Amen. Amen. Der Glaube, den du brauchst, der Senfkorn-Glaube, den du brauchst, ist nicht irgendwo hinter den Bergen bei den 7 Zwergen. Der Senfkorn-Glaube, den du brauchst, ist auch nicht irgendwas, was du in deinem Verstand erzeugen kannst, sondern der Senfkorn-Glaube, den du brauchst, ist in ihm. Er ist in Christus. Er ist in der Begegnung mit ihm. Da fließt dieser Glaube. 2. Petrus 1, Vers 1 sagt, wir alle haben den gleich kostbaren Glauben empfangen wie Jesus. Es ist der gleiche sein Glaube. Er hat gesagt, hab Glaube Gottes. Wer kann das aus sich selber heraus? Da musst du Gott sein. Ist hier jemand Gott? Nein. Okay. Hat sich niemand gemeldet. Preis den Herrn. In manchen Kreisen würden sich vielleicht manche melden, aber preis den Herrn. Du bist nicht Gott und deswegen kannst du diesen Glauben auch nicht produzieren. Aber er ist in Christus. Er ist in ihm. Du hast ihn empfangen durch Jesus. Darum ist es aus Glauben, dass es nach Gnade gehe, heißt es. Amen. Römer 4, Vers 16. Und Römer 4, Vers 13 heißt es, da möchte ich heute weitermachen, da heißt es, denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, dass er der Welt Erbe sein sollte, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Amen. Durch Glaubensgerechtigkeit. Mit anderen Worten, Abraham glaubte Gott, so heißt es in einem anderen Vers, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Jetzt haben wir manchmal so dieses falsche Bild von Abraham und wir denken, ja, der Abraham, das war so ein Held des Glaubens, der hat Gott geglaubt, boah, so stark, der hat Gott geglaubt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so Gott zu glauben wie Abraham. Ich kann dich entspannen. Ich kann dich sehr entspannen. Wenn du die Geschichte von Abraham studierst, dann stellst du fest, dass auch er aus sich selbst heraus absolut kein Glaubensheld war. Amen. Er hat oft, du musst einfach nur die Kapitel lesen ab 1. Mose 12 und dann so bis 25 oder was, die Geschichte von Abraham, ja, dann stellst du fest, Abraham hat immer wieder gezweifelt. Ja, er hat sogar gelacht über die Verheißungen Gottes zwischendurch. Amen. Es war nicht der, der so dasteht und sagt, ich glaube Gott, schaut mal, meine Glaubensmuckis, ich glaube Gott, schau mal, wie die entwickelt sind hier. Wow, ich glaube Gott. Nein, das war einer, der hat teilweise über Jahre gar nichts geglaubt. Ich beweise es dir. Geh mal rein, 1. Mose 17. Da heißt es, und ich muss den Zusammenhang sagen, 1. Mose 17 ist 13 Jahre nachdem Ismael geboren wurde. Warum wurde Ismael geboren? Erste Frage. Warum wurde Ismael überhaupt geboren? Er wurde geboren, weil Abraham der Verheißung Gottes nicht voll vertraut hat. Amen. Abraham hat gesagt, deine Frau Sarah wird einen Nachkommen haben. Aber Abraham hat es nicht gesehen. Es hat lange gedauert. Die Frau wurde älter, er wurde älter. Und irgendwann mal ist ihm der Glaube abhanden gekommen, dass seine Frau noch ein Kind bekommt. Und was hat er gemacht? Im Einvernehmen mit Sarah, die hat es ihm sogar vorgeschlagen. Ja, die war schuld. Ja. Wie immer. Was hat sie gemacht? Sie haben sich den Plan ausgedacht, hey, Abraham zeugt einfach ein Kind mit der Magd von Sarah, dann ist es ja quasi das Kind von der Sarah, weil die Magd war ja eigentlich der Besitz von der Frau. Also dann ist es ja quasi ein Kind von Sarah, dann gilt es bestimmt auch und dann gibt es ein Nachkommen und dann kann der die Verheißung erben. Und das haben sie gemacht. Und sie fanden das wahrscheinlich auch ziemlich gut, ihre Idee. 13 Jahre lang, bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt sind, nämlich in 1. Mose Kapitel 17, wo es dann heißt, und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm. 13 Jahre war Gott ihm nicht erschienen, aber nach 13 Jahren, nachdem Ismael 13 Jahre alt war, ist Gott ihm erschienen und sagt Folgendes zu ihm. Er sagt, ich bin Gott der Allmächtige, das ist das Erste. Ich bin Gott der Allmächtige. Ich bin El Shaddai. Amen. Ich bin El Shaddai. Mit anderen Worten, die erste Vorstellung von Gott an Abraham ist, hallo Abraham, nur dass du es weißt und ich erinnere dich daran, ich bin der, der alles kann. Ich bin der, dem alles möglich ist. Das hebräische Wort Shaddai, das besteht aus, da ist ein Wortstamm drin, nämlich dieses Wort Shad. Und Shad heißt so viel wie Mutterbrust. Ja, und steht für das Nähren, das Versorgen. Ja. Manche sagen sogar, man kann dieses Wort so lesen, Shaddai in diesem Zusammenhang sozusagen als der mit vielen Mutterbrüsten. Ja, der Vielbrüstige sozusagen, so wird es, kann man es übersetzen. Ja. Das heißt, mit anderen Worten, Gott offenbart sich als der, der für jede Not, für jedes Problem, für jeden Mangel die entsprechende Versorgung hat. Die entsprechende Substanz hat. Die entsprechende, ja, Muttermilch sozusagen. Ja. Die entsprechende Substanz hat. Das, was es braucht. Für alles. Für jede Not. Und Gott sagt zu Abraham, hey, ich bin El Shaddai. Ich bin der, dem alles möglich ist. Nur, dass du es weißt. Okay? Und dann sagt er weiter. Er sagt, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig, so steht es in der Elberfelder, aber man kann es auch übersetzen und sagen, gehe vor meinem Angesicht und sei ganz mit mir. Mit anderen Worten, er sagt zu ihm, diese Versorgung, diese wunderbare Versorgung, ja, weil natürlich, als Abraham 99 war, Sarah war, glaube ich, was war sie da, 90 zu dem Zeitpunkt, das heißt, es hat definitiv ein mittleres Wunder gebraucht, oder vielleicht ein größeres Wunder gebraucht, damit da noch ein Kind zustande kam. Okay? Aber Gott erinnert Abraham und sagt, hey, ich bin der, dem alles möglich ist. Nur eins ist wichtig. Geh vor mir und sei ganz mit mir. Geh mit mir, sei mit mir unterwegs und zwar ganz. Sei ganz mit mir, sei ganz mit mir unterwegs. Amen. Sei in Verbindung mit mir. Also Gott erinnert Abraham daran, also in Verbindung mit mir ist alles möglich. Außerhalb der Verbindung mit mir ist nichts möglich. In der Verbindung mit Gott ist jedes Senfkorn von Glauben, das du brauchst für was auch immer, außerhalb von der Verbindung mit Gott kommst du auf die Ismael-Ideen. Weil da kein Senfkorn Glaube ist. Und das war ja das Problem von Abraham. Ja. Das hat ihm ja gefehlt. Halleluja. Er ist offensichtlich nicht in Verbindung mit Gott geblieben. Unser Vater des Glaubens, kannst du dir das vorstellen? Er ist tatsächlich nicht in Verbindung mit Gott geblieben. Wäre er in Verbindung mit Gott geblieben, hätte er die ganze Zeit über diesen Glauben behalten, weil der ist ja in Gott. Amen. Gott hat ihm die Verheißung gegeben, Gott gibt ihm auch den Glauben. Aber er ist nicht in Verbindung geblieben und weil er nicht in Verbindung geblieben ist, kam er auf seine eigenen Ideen und hat seine eigenen Sachen gemacht und es hat halt nicht so gut funktioniert. Die Geschichte mit Ismael hat nicht so gut funktioniert. Okay, Da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber es ist so. Und Gott begegnet Abraham in seiner Gnade einfach wieder neu. Er sagt, hallo Abraham, hier bin ich. Ich bin El Shaddai, ich kann alles, hier bin ich. Und ich erinnere dich daran, in Verbindung mit mir ist alles möglich. Und dann spricht er weiter zu ihm und sagt, und ich will, und das hat er ihm schon mal gesagt gehabt, aber er sagt es ihm einfach nochmal. Also Gott ist so gnädig, er sagt uns manchmal die Dinge mehrmals. Wir brauchen es manchmal einfach öfters, bis es durch die Windungen unseres Gehirns, die vielleicht manchmal noch ein bisschen geistlich verkalkt sind, als es durchkommt. Okay? Und er sagt, und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und ich will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, Abraham hieß er damals noch, da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, das ist mein Bund mit dir, du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name heißen, denn zum Vater einer Menge von Nationen, Abraham heißt Vater einer Menge, denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und dein Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, das ganze Land der Verheißung mit anderen Worten. Alle Verheißungen sind Ja und Amen in deinem Leben. Ja, das ist unser Vater des Glaubens, das heißt, es gilt auch für dich. Ja, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen, also dein Nachkommen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham weiter, und du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Und jetzt gibt er ihm einen Bund. Ja? Hier ist der Bund mit Abraham. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Also als Zeichen dafür, dass sie zu diesem Bund stehen. Er will dieses Zeichen von ihrer Seite aus, dass sie in diesen Bund eintreten. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden durch eure Generation, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden und so weiter. All die müssen also beschnitten werden und so weiter und so weiter. Und dann heißt es weiter, und Gott sprach zu Abraham, deine Frau, ich bin jetzt Vers 15, deine Frau Sarai, so hieß sie bis zu dem Zeitpunkt, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, was so viel heißt wie Fürstin. Also Fürstin bezieht sich auch auf ein Volk. Ja? Fürstin kann man nur vom Volk sein, nicht nur von einem Kind oder so, sondern vom Volk. Also deswegen, der Name wird geändert, Fürstin soll ihr Name sein und ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und ich werde sie segnen und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Gewaltig. Amen. Gewaltig. Gott spricht gewaltig zu Abraham. Gott spricht sein Wort gewaltig zu Abraham. Und jetzt pass auf, im nächsten Vers, wie reagiert Abraham? Der Vater des Glaubens, der Held des Glaubens, wie reagiert er? Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte. Und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären. Und Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben. Interessant, hä? Der Senfkorn-Glaube war noch nicht angekommen. Es war noch nicht angekommen. Er will immer noch seinen Ismael unterjubeln. Er will immer noch sagen, hey, mach's doch mit Ismael, pass doch. Red nicht so viel, Ismael ist da, alles gut. Kannst du es sehen? Kannst du dich vielleicht entdecken manchmal, dass du mit Gott diskutierst und sagst, ah, machen wir es doch so einfacher, viel einfacher. Gott, ich habe da so eine Idee. Und was sagt Gott? Gott redet einfach weiter. Er sagt einfach nein. Er sagt einfach nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und jetzt, er wiederholt sich. Und Gott ist so gnädig. Ha? Der Glaube kommt aus dem Hören und dem Hören und dem Hören. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Aber auch für Ismael habe ich dich erhört. Siehe, ich werde ihn segnen und ich werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und er hörte auf, mit ihm zu reden, und Gott fuhr auf von Abraham. Keine weitere Diskussion. Amen. Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Vers 23. Was macht Abraham jetzt? Und Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus Geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde, und sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. So wurden an eben diesem Tag Abraham und sein Sohn Ismael beschnitten und alle Männer seines Hauses, der im Haus geborene und der von einem Fremden für Geld gekaufte Sklave, wurde von ihm beschnitten. Mit anderen Worten, was heißt das? Gott sagte Ende der Diskussion, und Abraham offensichtlich sagte auch Ende der Diskussion und tat, was Gott gesagt hatte. Amen. Die Tatsache, dass er tat, was Gott ihm in dieser Vision zeigte, dass er nämlich tatsächlich seine männlichen Beisassen sozusagen hier in seinem Haus alle beschnitten hat, war der sichtbare Ausdruck dafür, dass offensichtlich jetzt Glaube im Herzen von Abraham war. Amen. Offensichtlich glaubte Abraham jetzt Gott, sonst hätte er es nicht gemacht. Jakobus 2, Vers 22, glaube ich, ist es. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Jakobus 2, 22, genau. Da sagt Jakobus über Abraham, du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Ja, du siehst immer daran, wie jemand handelt, ob jemand glaubt oder nicht. Als Abraham Ismael zeugte, war seine Handlung Ausdruck seines Unglaubens. Als Abraham Ismael und sein ganzes Haus beschnitt, war seine Handlung Ausdruck des Glaubens an das, was Gott gesagt hat. Amen. Damit akzeptierte er das Reden Gottes. Damit sagt er, okay, so ist es, wenn Gott es jetzt mir zum zweiten Mal wieder so sagt. Ich glaube es. Ich glaube, das hat er sich nicht im Verstand überlegt, ihr Lieben, sondern ich glaube, was passiert ist. Gott hat einfach so lange zu Abraham geredet, bis das Senfkorn in seinem Herzen angekommen war. Amen. Weißt du, manchmal muss Gott eine Weile zu dir reden, bis das Senfkorn ankommt. Weißt du, und da bist du bei Römer 10, Vers 17, wo Paulus sagt, also ist der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Was Abraham brauchte, und ich meine, er war ja noch im alten Bund, das heißt, er hatte ja nicht die Bibel. Er hatte kein geschriebenes Wort, er konnte nicht irgendwo nachgucken. Ach so, da steht ja die Verheißung, klar, Abraham soll eine große Nation werden. Halleluja, es steht geschrieben. Das wäre einfach für ihn gewesen, aber es war nicht aufgeschrieben, sondern Gott hat es nur auf die Tafel seines Herzens geschrieben. Aber weil er die Verbindung mit Gott nicht gehalten hat, offensichtlich ist sozusagen dieses Wort in seinem Herzen wieder gestohlen worden, sodass es dort nicht mehr dieses Senfkorn-Glauben erhalten konnte. Amen. Aber Gott redete einfach weiter zu ihm. Und ich sag dir, was Gott redet zu dir. Gott redet die ganze Zeit zu dir. Also ist der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Amen. Mit anderen Worten, wie kommt Glaube in unser Herz? Ich habe es letzte Mal schon gesagt, durch die Begegnung mit Gott und damit durch sein Wort. Weil Gott und sein Wort sind eins. Gott ist ein redender Gott, das ist das Besondere an Gott. Ja, die Bibel sagt ganz klar, der Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und den Götzen ist, dass die Götzen stumm sind. So steht es in der Bibel, sie sind stumm und sie können nicht hören. Ja, und überhaupt, eben, sie sind tot. Ja. Aber Gott, der lebendige Gott, ist ein redender Gott. Und er redet durch sein Wort. Und in seinem Wort ist das Senfkorn-Glaube beinhaltet. Wenn sein Wort in dein Herz fällt, bumm, plötzlich glaubst du wieder, was du vorher nicht mehr geglaubt hast. So wie Abraham. Amen. Deswegen ist es so wichtig, was Paulus sagt in Kolosser 3,16, dass wir das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Amen. Dass wir gefüllt sind mit dem Wort Gottes. Weil, weißt du, das Wort Gottes ist nicht nur das direkte Reden von Gott zu dir, sondern das Wort Gottes ist auch sein geschriebenes Wort. Amen. Hier hat er geredet. Was er hier gesagt hat, ja, du sagst ja, für mich muss es nochmal extra wiederholen. Okay, Gott macht es auch. Weißt du, Gott hat es an vielen Zeitpunkten meines Lebens gemacht. Ich weiß noch einmal, da war ich am Rum und Num überlegen, bin ich jetzt berufen und gesalbt und befähigt, wirklich Heilungsgottesdienste zu machen und wirklich sozusagen den Schritt zu gehen und zu wagen, zu erwarten, dass Kranke gesund werden, wenn wir spezielle Gottesdienste für sie machen. Und ich habe immer hin und her überlegt und geschaut, wo kommt mir die Bestätigung her? Hab mir von Leuten die Hände auflegen lassen. Dann haben sie gesagt, ja, wenn du jetzt ein Kribbeln spürst oder wenn du ein Feuer spürst, dann ist ein Zeichen dafür, dass du eine Heilungsgabe hast. Aber ich habe immer nichts gespürt und dann habe ich weiter gezweifelt. Aber weißt du, das Entscheidende ist nicht, was du spürst. Abraham musste nicht was spüren, sondern was du brauchst, ist, du musst das Wort Gottes hören. Und es ging bei mir in diesem Fall, ging es so lang, bis Gott eines Tages einfach in mein Herz diesen Satz reinsprach, während ich einfach an was ganz anderes dachte, auf dem Weg zum Einkaufen war, mit dem Auto unterwegs war und plötzlich spricht Gott in mein Herz und sagt, Georg, der die Kranken heilt, lebt in dir. Und da dachte ich damals, wow, Hammer, welche Ehre. Später ist mir bewusst geworden, dass er hat eigentlich nur das wiederholt, was er in seinem Wort schon die ganze Zeit sagt. Amen, weil es steht da drin, ne? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus lebt in uns. Wer ist Christus? Christus ist der die Kranken heilt. Amen. Also wer lebt in dir? Der die Kranken heilt. Steht da drin, aber weißt du, manchmal brauchst du es nochmal extra persönlich. Manchmal muss Gott einfach dieses Logos-Wort nehmen und muss es dir nochmal als Rema speziell servieren. Das hat Abraham gebraucht. Amen. Sowieso, er hatte das Logos ja noch nicht. Also braucht er das Rema sowieso unbedingt. Aber weißt du, wir haben das Logos und Paulus ermuntert uns und sagt, hey, lasst dieses Logos reichlich in euch wohnen und es wird in euch der Senfkorn-Glaube fallen für alles, wo ihr Senfkorn-Glaube braucht. Weil für jede Not, für jedes Problem gibt es eine Verheißung im Wort Gottes. Halleluja. Da heißt es zum Beispiel, ja, gebt mir ihm die Ehre dafür. Da heißt es zum Beispiel im Wort Gottes, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Das heißt, für jede Not, für jedes Problem, für jeden Berg ist im Wort Gottes die entsprechende Verheißung, ist die Fähigkeit, ist der Senfkorn-Glaube da. Deswegen lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Studiert es, lest es, proklamiert es. Die Verheißungen, alle diese Verheißungen vom 1. Mose bis zur Offenbarung, alles, was du in Verheißung findest, schau, ist in Christus Ja und Amen. Ich empfehle dir das, nimm eine spezielle Farbe. Bei mir ist es Orange. Ja? Orange ist bei mir die Farbe der Verheißung. Ja? Also alles hier in der Bibel, was Verheißung ist, ist orange angestrichen. Ja, und du findest fast auf jeder Seite in der Bibel, findest du irgendwas Orangenes, ja, weil es überall Verheißungen gibt. Und weißt du, ganz egal, ob diese Verheißung im 1. Mose ist oder ob diese Verheißung in der Offenbarung ist, in Christus ist sie für dich. Ja und Amen. Amen. Sie muss nur in dein Herz fallen. Und deswegen ist es wichtig, es reichlich wohnen zu lassen. Abraham hat es auch mehr als einmal gebraucht. Könntest sagen, ja meine Güte, wenn du eine Erscheinung hast von Gott und Gott spricht zu dir, dann sollte man doch mal meinen, dass du es dann glaubst. Aber was hat Abraham gemacht? Er hat erstmal gelacht und er hat erstmal widersprochen und hat seine eigenen Ideen eingebracht und hat seine Vorschläge Gott unterbreitet. Er hat gesagt, klar, machen wir es doch mit Ismael. Komm, ist ein Deal. Ha? Das ist super, schau mal, schon 13, da sind wir auch schon weiter. Wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen, müssen wir erst wieder durch die Windeln durch und was weiß ich was. Das ist doch viel einfacher mit Ismael. Also der hat es mehrmals gebraucht. Der hat es gebraucht. Weißt du, die Sache ist die, manchmal, wenn die Bibel sagt, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Christi, dann gibt es immer zwei Arten von Hören. Auch wenn es im Deutschen dasselbe Wort ist, aber in anderen Sprachen sind es zwei verschiedene Wörter. Im Englischen zum Beispiel oder auch im Französischen. Zwei verschiedene Wörter. Das eine ist das Hören mit deinem physischen Ohr. Du nimmst es wahr. Ja, habe ich gehört. Abraham hat gehört. Ja, okay. Ich soll ein Vater vieler Nationen werden und Sarah eine Fürstin. Okay, habe ich gehört. Aber er hat nicht wirklich gehört im Sinne von es aufgenommen. Er hat nicht wirklich zugehört im Sinne von okay, ich nehme es auf und ich bin bereit, danach zu handeln. Sondern im nächsten Moment hat er gelacht. Im Deutschen gibt es einen schönen Spruch dafür, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. So ist es manchmal mit uns. Wir studieren das Wort, wir lesen das Wort, wir lesen die Verheißung und es ist noch, wie wenn es zum einen Ohr reingeht und zum anderen raus. Und weißt du, mach auch nicht den Fehler zu glauben, dass du dir die Verheißung Gottes, dass die Verheißung Gottes durch Autosuggestion in dein Herz hinein transportiert wird. Weißt du, indem du einfach nur sagst, okay, ich proklamiere es halt einfach nur so oft und einfach nur noch, ich proklamiere und irgendwann mal muss ja wohl der Glaube dann in meinem Herzen sein. Weißt du, du kannst alles Mögliche blabbern den ganzen Tag, ohne dass irgendwas passiert. Was du brauchst, ist, du musst im Wort Jesus begegnen. Du musst im Wort ihm begegnen. Was du brauchst, ist seine Stimme. Was er euch sagt, das tut. Amen. Er redet durch dieses geschriebene Wort, aber es muss vom Logos zum Rema werden. Und das passiert nur durch die Begegnung. Das passiert durch die Begegnung mit ihm. Also deswegen sind manche Christen enttäuscht worden, denen gelehrt worden ist, ja, du musst nur einfach das Wort Gottes so lang proklamieren und irgendwann mal wirst du schon glauben. Weißt du, es ist nicht eine Garantie, dass du nur, weil du es jetzt anstatt 500 Mal, 1000 Mal proklamiert hast, dass du es deswegen glaubst, sondern es passiert in der Begegnung mit ihm. Suche ihn im Wort. Amen. Lass das Wort in deinem Herzen wohnen, aber dann suche ihn im Wort und er wird zu dir reden. Amen. Und er wird manchmal einfach direkt durch einen Bibelvers zu dir reden und manchmal wird er auf der Basis des Wortes, das in dir lebt, sein Rema-Wort in einer individuellen Weise zu dir reden. Und dann kann er zum Beispiel, ich habe es letztes Mal schon gesagt, er kann zu dir sagen, durch die Wunden Jesu bist du geheilt und indem du dieses Medikament nimmst, wird es sichtbar werden. Kann Gott es sagen? Nein, das widerspricht dem Wort. Das sind natürlich die Wunden Jesu geheilt, dann brauchen wir doch keine Medikamente mehr. Nein, was du brauchst, ist das Reden Gottes. Verstehst du? Nicht eine logische Herleitung von irgendeinem Bibelvers. Also es geht nicht um logische Herleitung, sondern es geht darum, das Wort Gottes zu hören. Also vielleicht sagt er dir, ja genau, du bist geheilt durch die Wunden Jesu, also brauchst du kein Medikament mehr. Wunderbar. Aber dem einen sagt er so, dem anderen sagt er so. Er ist Gott. Er ist eine Person. Er ist lebendig. Amen. Weißt du, die Angst vor einer Therapie oder vor einem Medikament oder ein Aber gegen Ärzte ist noch kein Reden Gottes. Auch wenn du dafür einen Bibelvers hernimmst, um es zu begründen. Verstehst du? Kannst du sagen, ja, aber steht doch in der Bibel, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt. Was brauche ich dann noch zum Arzt? Was du brauchst, ist die Begegnung mit Gott. Und er zeigt dir genau, was du tun sollst. Amen. Und die Basis ist, dass er dein Arzt ist und dass du durch seine Wunden geheilt bist. Das heißt, das Ergebnis kann am Ende nur sein, dass er dich heilt, wenn du seinem Rema folgst. Amen. Du bist natürlich auch frei zu sagen, ich sage mal ganz radikal, wenn du sagst, ja, okay, lieber sterbe ich, als dass ich diese oder jene Therapie mache. Ist in Ordnung, verstehst du? Wenn du darüber Frieden hast, ist in Ordnung. Aber die Tatsache, dass du das sagst, ist noch nicht automatisch deine Heilung. Also du kannst nicht Gott den Arm umdrehen, dadurch, dass du einfach sagst, ich habe keinen Bock auf was weiß ich, keine Ahnung, es gibt ja auch heftiger Therapien, Chemo oder so irgendwas, Nebenwirkungen. Und wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf Chemo, ist noch keine Garantie dafür, dass du ohne Chemo geheilt wirst. Sorry, das mag jetzt manchen nicht so ganz gefallen, aber wir müssen da klar sein, worum es geht. Es geht nicht logischen, herleitungsverstandesmäßigen Glauben, verstehst du? Der Glaube ist keine verstandesmäßige Sache. Amen. Weißt du, wenn du sagst, ja, okay, ich sterbe lieber, als diese Therapie zu machen, dann ist das deine total freie Entscheidung, ist total in Ordnung, verstehst du? Ich meine, wenn du gehst zu Jesus, also klar, du sagst vielleicht, ja, also diese Therapie jetzt noch, meine Güte, dann lebe ich halt lieber 2 Jahre kürzer, ist ja total in Ordnung. Amen. Und es kann sogar sein, dass Gott in seiner Gnade, du triffst vielleicht diese Entscheidung am Anfang aus dem Fleisch, aber während du unterwegs bist, in seiner Gnade, gibt Gott dir den Glauben ins Herzen, kommt plötzlich doch das Senfkorn in dein Herz und du wirst übernatürlich geheilt. Wir hatten das letzte Mal das Zeugnis von der Frau, die diese Operation mit der Blase abgelehnt hat. Die Ärzte haben gesagt, du hast keine Chance zu überleben, wenn wir nicht diese Blase rausoperieren. Und sie hat einfach gesagt, nein, das will ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie da schon Glauben hatte, vielleicht noch nicht, aber sie ist einfach so weitergegangen. Und irgendwann mal ist es offensichtlich in ihr Herz gefallen. Und jetzt hat sie die Bestätigung vom Arzt und sie ist geheilt. Und der Arzt beglückwünscht sie und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Verlauf. Ja, Gott hat sie geheilt. Amen. Warum? Weil irgendwo auf dem Weg ist dieses Senfkorn in ihr Herz hineingefallen. Amen. Verstehst du, wir haben einen lebendigen Gott. Der Heilige Geist ist heute Morgen hier und Und er redet zu dir. Und er will zu dir reden. Weißt du, wenn du das Wort proklamierst, und das ist wunderbar, und ich ermutige dich, das Wort zu proklamieren, absolut, weil dann sonst hast du keine Grundlage. Weißt du, wenn das Wort gar nicht in deinem Herzen ist, wenn du das nur irgendwie mal gehört hast, ah ja gut, da war was, durch die Wunden Jesu bin ich geheilt, habe ich mal gehört. Ja, das ist schwierig. Ja, es muss in dir wohnen, du proklamierst es, ja. Aber weißt du, irgendwann mal muss der Punkt kommen, wo du in aller Proklamation zur Ruhe kommst vor Gott und ihm und mal das Proklamieren loslässt und sagst, so Herr, jetzt führe du mich, jetzt leite du mich, zeig du mir was, gib du mir ein Wort, individuell vielleicht für mich, gib du mir, weißt du, gerade wenn du einen bestimmten Bibelvers schon so oft gehört hast, dann ist es manchmal schwierig, dass durch diesen Bibelvers vielleicht, wenn du nur diesen Bibelvers nimmst, Gott tatsächlich so zu dir sprechen kann, weil du sagst, naja gut, das habe ich ja schon gehört, ich weiß, dass es da steht, Herr. Aber dann sagt er dir vielleicht was anderes, dann gibt er dir ein Wort, das nur für deine spezifische Situation ist, sodass es Glauben bewirkt, sodass du plötzlich weißt, das ist der Weg. Amen. Aber entscheidend ist, dass du an diesen Punkt kommst, wo du zur Ruhe kommst vor Gott und wo du seine Stimme hörst, wo du dich birgst in ihm. Weißt du, manchmal ist das so, manchmal redet Gott gar nicht zu uns jetzt durch eine hörbare Stimme sowieso selten, aber manchmal redet er auch gar nicht jetzt durch ein spezielles Wort, das du wirklich als einen Satz wahrnimmst, sondern manchmal ist es einfach so, du kommst einfach vor ihm zur Ruhe, du gehst in die Begegnung rein, du birgst dich in ihm, ja, du proklamierst das Wort, du lobst ihn, du preist ihn, du studierst das Wort, du ziehst dir alle Bibelverse raus, die für deine Situation wichtig sind, alle Verheißungen für deine, was weiß ich, für dein finanzielles Problem oder für dein familiäres Problem oder dein gesundheitliches Problem. Du ziehst dir all die Verheißungen raus, du proklamierst sie, du meditierst sie, du sinnst darüber nach, aber dann gehst du zu Jesus, du presst sozusagen hinein in ihn und du sagst, Herr, ich muss dir begegnen. Und du legst ihm all das hin, was dich bewegt. Und du kommst zur Ruhe in ihm. Und manchmal redet Gott einfach so einen Satz in dich hinein. So wie er damals zu mir geredet hat. Georg, der die Krankheit lebt in dir. Damit war für mich alles klar. Musste ich nicht mehr weiter fragen, war kein Thema mehr. Okay, ab da haben wir Heilungsgottesdienste gestartet. Mehr habe ich nicht gebraucht. Manchmal ist alles, was du brauchst, einfach, dass Frieden dein Herz erfüllt. Dass du einfach plötzlich merkst, du kriegst eine andere Perspektive. Du siehst plötzlich etwas, was du vorher nicht gesehen hast. Du kommst zur Ruhe in ihm und wenn du aufstehst von dieser Begegnung, ist einfach alles klar. Also so wie Abraham, der von dieser Begegnung mit Gott aufstand und es war alles klar. Gott fuhr auf und für Abraham war alles klar. Da steht nichts weiter. Er hat sich nicht mehr mit seiner Frau besprochen. Er hat nicht mehr überlegt, sondern er hat gesagt, okay, Gott hat geredet, jetzt wird beschnitten. Messer raus. Ja. Preist den Herrn, dass wir im neuen Bund leben. Amen. Seid ihr nicht froh? Ihr Männer insbesondere. Halleluja. Ja. Aber damit war alles klar. Verstehst du? Er begegnete Gott und alles war klar. Das brauchst du. Und dann weißt du, was du zu tun hast. Und dann ist dieses Senfkorn von Glauben für deinen Weg, den Gott mit dir geht, in dein Herz gefallen. Und wenn dieses Senfkorn des Glaubens in deinem Herzen ist, was ist der Zustand eines Menschen, der dieses Senfkorn des Glaubens in seinem Herzen für eine bestimmte Situation empfangen hat? Ganz einfach. Du hast hundertprozentigen Frieden und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass es so geht und nicht anders. Amen. Du hast Klarheit. Abraham, nach dieser Begegnung mit Gott, das war das Entscheidende, er ist Gott begegnet. Nach dieser Begegnung mit Gott, er wusste, dass er wusste, dass er wusste, in einem Jahr wird er einen Sohn haben. Er ist im Bund mit Gott. Er wird der Vater einer Menge sein. Er wird das Land einnehmen. Frieden. Amen. Sarah hat das Gleiche dann auch nochmal gebraucht. Die hat dann auch noch eine Runde gelacht, dann in der nächsten Begegnung. Ja. Das ist im nächsten Kapitel, aber gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ja. Aber nach dieser Begegnung war klar, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Das ist der Weg. Ich habe mein Wunder empfangen. Also das ist es. Das kann dir niemand mehr ausreden. Du hast dein Wunder empfangen. Vielleicht ist es so, dass in dem Moment Symptome verschwinden. Vielleicht ist es so, dass in dem Moment Symptome noch nicht verschwinden, aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt trotzdem. Und dann werden sie verschwinden. Das wird sich daran manifestieren. Also es ist ganz einfach. Du kannst nie sagen, ja, ich habe diesen Senfkorn Glauben und nach 20 Jahren sind immer noch die gleichen Symptome wie vorher. Ja, aber du hast es 20 Jahre geglaubt. Du hast es 20 Jahre proklamiert. Und das ist in Ordnung. Ja? Und du hast es 20 Jahre dir vor Augen gehalten. Und das ist auch in Ordnung. Und du hast es 20 Jahre gehofft. Aber in dem Moment, wo du es glaubst, ist es da. Amen. Der Glaube aber ist eine Substanz. Hebräer 11, Vers 1. Eine Substanz dessen, was man hofft. Eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Eine Gewissheit. Halleluja. Wie viele von euch brauchen heute Morgen ein Senfkorn des Glaubens in ihrem Herzen für eine bestimmte Situation, für ein bestimmtes Wunder, für eine Frage, die vielleicht in deinem Herzen ist, wo dir Unklarheit ist oder eine Herausforderung, ein Berg oder irgendetwas? Lass uns einfach mal aufstehen. Jeder, den das betrifft. Vielleicht ist es auch für eine andere Person, wo du sagst, ja, ich bete für diese Person und da habe ich schon diesen Berg befohlen, da habe ich schon hineingesprochen und ich glaube Gott heute. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich glaube Gott heute. Also ich glaube Gott heute, dass er hier in diesem Raum und auch über Livestream, dass er viele Senfkörner des Glaubens in Herzen deponiert. Amen. Weißt du, in der Begegnung mit ihm deponiert Gott etwas in unserem Herzen. Und wir wollen einfach zusammen ein Lied des Glaubens singen. Und so ist es, weißt du, in der Begegnung mit ihm wird Glauben zugeteilt. Ja? Das heißt, wenn wir über Glauben singen, dann ist das der Moment, wo du sagst, okay, Herr, jetzt begegne ich meinem Gott und er wird in mein Herz das hineinlegen, das impartieren sozusagen, was ich singe. Ja? Das Lied heißt, glaube ich, Glaube nur, so fängt es an, Glaube nur. Ja? Und weißt du, es ist wichtig, du verstehst es nicht so als ein Appell, verstehst du, oh, Glaube nur, jetzt glaub doch endlich mal nur, komm Maron, jetzt glaub doch. Das funktioniert so nicht, sondern wir singen Glaube nur und in dem Moment verbinden wir uns mit dem gesprochenen Wort und sagen, jawohl, so ist es. Halleluja. Und die Substanz dessen, was wir singen, kommt in unser Herz. Und ich glaube, dass heute Morgen Substanz für viele Wunder in unsere Herzen kommt und dass heute Morgen viele Wunder freigesetzt werden, ganz unterschiedlicher Art. Es können Heilungswunder sein, es können aber auch ganz andere Dinge sein. Es kann Klarheit sein für einen Weg, den du gehen sollst. Es kann Frieden sein in Bezug auf eine bestimmte Situation. Einfach dieses tiefe innere Wissen, dass du weißt, Gott ist in Kontrolle, er kümmert sich darum. Was auch immer Gott macht, ist es vielleicht ein Loslassen, wo du Dinge loslässt, Gott abgibst und die Gewissheit hast, er ist in Kontrolle und er hat es genommen und er kümmert sich darum. Halleluja. Lass uns das zusammen singen und lass uns, während wir das singen, lass uns da wirklich hineingehen und wirklich mit unserem Herzen jetzt Gott begegnen. Lass uns dem begegnen, dem Abraham begegnet ist. Lass uns dem begegnen, von dem das Senfkorn des Glaubens kommt. Weißt du, du kannst so kommen, wie du bist. Vielleicht bist du am Zweifeln, vielleicht bist du am Schwanken, vielleicht bist du am Wanken, vielleicht hast du schon, wie Abraham, bist du schon den Weg des Fleisches gegangen sozusagen und schon deiner natürlichen Idee gefolgt. Ich sag dir, es ist nicht zu spät. Gott spricht zu dir heute Morgen und er bringt dich wieder auf den Weg, so wie er Abraham auf den Weg gebracht hat, nämlich auf den Weg des Glaubens. Du willst den Sohn der Verheißung, vielleicht betest du schon lange für einen Ehepartner oder einen Ehemann oder Ehefrau. Aber weißt du, lass es kein Ismael sein. Du willst nicht mit Ismael verheiratet sein, sondern der Sohn der Verheißung. Also, das heißt, die Frau, oder der Mann, den Gott für dich bestimmt hat. Nicht Hauptsache ein Mann oder Hauptsache eine Frau. Nicht, ja, damit ich halt verheiratet bin, sondern die richtige Person willst du. Und manchmal oft ist es sogar so, habe ich festgestellt, wenn Gott eine Verheißung gibt, ist es oft so, dass zuerst der Ismael angeboten wird. Das erste Angebot ist oftmals ein Ismael. Und ich sage es nicht generell, verstehst du? Bei mir war es zum Beispiel auch bei der Partnersuche, war es auch so. Mir wurde zuerst ein Ismael angeboten. Also es war eine Frau, ja? Okay. Nur nicht, dass wir es falsch verstehen. Weißt du, ich musste verstehen. Und ich dachte auch zuerst, das ist von Gott. Aber ich musste verstehen, nein, nein, nein. Das wäre der Ismael. Ich bin froh, dass ich mit meinem Isaak verheiratet bin. Halleluja. Halleluja. Und deswegen, weißt du, manchmal ist es wichtig, dass du etwas Gott abgibst, dass du etwas sterben lässt, auch damit er das zum Leben bringen kann in deinem Leben, was er wirklich für dich hat. Und ich sage dir, das ist immer das Beste. Isaak war das Beste. Ismael war das Zweitbeste. Isaak war das Beste. Halleluja. Jesus, wir sind hier heute Morgen, streck einfach mal deine Hände aus. Wir sind hier heute Morgen, weil wir dir begegnen wollen, Herr. Herr, in der Begegnung mit dir ist jede Antwort, die wir brauchen. In der Begegnung mit dir ist jedes Senfkorn des Glaubens, das wir brauchen. In der Begegnung mit dir ist jedes Wunder, das wir brauchen. Jede Zuteilung, die wir brauchen, damit ein Wunder hervorkommen kann in unserem Leben. Halleluja. Und wir begeben uns hinein in diesen Geist des Glaubens, den du aus Gnade geschenkt hast, Herr. Diesen gleich kostbaren Glauben, den du, Jesus, gehabt hast, als du hier über diese Erde gegangen bist und als ein Mensch alle diese gewaltigen Wunder getan hast. Ja, du warst auch Gott, aber du hast deine Göttlichkeit vollständig abgelegt für diese Zeit hier auf der Erde. Und all die Wunder, die du getan hast, hast du als ein Mensch getan. Als ein Mensch, der im Glauben gehandelt hat. Als ein Mensch, der aus der Verbindung mit dem Vater heraus im Glauben gehandelt hat. Und der demonstriert hat, was durch ein einziges Senfkorn von Glauben alles möglich ist. Herr, Stürme werden gestillt. Herr, Kranke werden gesund. Herr, Steuern werden bezahlt durch ein Goldstück im Maul eines Fisches. 5000 Männer plus Frauen plus Kinder werden gespeist durch 5 Brote und 2 Fische. All diese Dinge sind durch Senfkörner des Glaubens hervorgekommen. Durch den Menschen Jesus Christus. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns diese Verheißung gegeben hast, dass so wie du bist, so sind wir in dieser Welt. 1. Johannes 4,17. So wie du bist, so sind wir in dieser Welt. Mit dem gleich kostbaren Glauben beschenkt, Herr. Halleluja. Und Herr, was auch immer unsere Frage momentan sein mag, Herr, unser Problem, unsere Not, das Wunder, nach dem wir uns ausstrecken, die Heilung, der Durchbruch in unserer Familie, der Herzenswunsch, den wir haben nach einem Partner oder nach einem Job oder was auch immer es ist. Herr, wir gehen jetzt hinein in diese Begegnung zu dir, Herr, im Glauben. Und wir danken dir, Herr, dass du heute zu uns sprichst, Herr, und dass du heute in uns diesen Senfkorn des Glaubens deponierst, das wir brauchen. Halleluja. Halleluja. Lass uns singen. Glaube nur, auch wenn die Stürme toben. Ganz rein in dieses Lied. Er hat alles vollbracht. Glaube nur, der Größere lebt in dir. In ihm hast du den Sieg. In ihm hast du den Sieg. Glaube nur, auch wenn die Stürme du den Sieg, in ihm hast du den Sieg. fehlen, begegne ihm, lass dich hineinfallen in ihn. Ich spüre das im Geist, das ist wirklich wie ein Download von übernatürlichem Glauben, der in Herzen kommt, Klarheit, Gewissheit. Oh, plötzlich weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Das wird passieren. Du hast es vielleicht schon mal ergriffen gehabt, aber es ist wieder weggerutscht. Aber jetzt kommt neue Klarheit in dein Herz. Du weißt, ja, das werde ich sehen. Ja, diese Verheißung ist ja und Amen. Ja, ich werde es sehen. Vielleicht bist du wie Abraham und du hast diese Verheißung vor Jahren schon mal bekommen. Aber sie ist dir wie weggerutscht und sie war wie auf dem Regal und da lag sie und du hast dich nicht weiter drum gekümmert. Aber gerade gibt Gott dir diese Verheißung ganz neu wieder und sie ist verbunden mit dieser Substanz des Glaubens. Ja, es wird geschehen. Ja, es ist so. Es gehört mir. Ich ergreife es. Halleluja. Halleluja. Oh, es ist die Zeit der Begegnung. Oh, Zeit der Begegnung mit ihm. Das sind Durchbrüche, die geschehen, auch spezifisch in, ich sehe das in beruflicher Hinsicht, Durchbrüche. Du hast ihn gebeten, du hast ihn um seine Führung, um seine Leitung gebeten. Da ist jetzt diese Substanz für dich. Halleluja, entspann dich. Oh, entspann dich. Oh, entspann dich. Oh, entspann dich. Oh, entspann dich. Oh, Jesus. Halleluja. Jesus, oh Jesus, Jesus, Halleluja. Oh, auf dem Weg, welche sind auf dem Weg? Oh, welche sind auf dem Weg? Sind auf dem Weg. Ich kann sie sehen. Oh, oh, oh. Pass auf, mach noch eine Sache im Glauben. Mach noch eine Sache im Glauben. Das, was Gott dir gezeigt hat. Da, wo es, das betrifft jetzt vielleicht nicht jeden, aber da, wo es dich betrifft, und da ist wirklich einfach ein Berg, für den du gerade dieses Senfkorn empfangen hast, dann tu eine Sache, lass dein Glaube durch das Werk vollendet sein und sprich einfach zu diesem Berg. Sprich jetzt zu diesem Berg, sag zu diesem Berg, sag ein für alle Mal, jetzt fällst du ins Meer, jetzt bist du erledigt. Krankheit, du bist erledigt. Symptome, ihr seid erledigt. Sprich aber zu dem Berg. Ja, vielleicht ist es für eine andere Person um dich herum, dann sprich zu dem Berg für diese Person. Sprich zu dem Berg in Jesu Namen. Sprich zu dem finanziellen Berg. Sprich zu dem Berg der Beziehungsprobleme. Sprich zu diesem Berg, vielleicht deiner Psyche, diesen Berg in deiner Seele, dieser Depression, oder dieser Bedrückung. Sprich zu diesem Berg, sprich zu diesem Berg in Jesu Namen. Vater, wir sprechen zu all diesen Bergen, die hier repräsentiert sind, Herr, und die gerade jetzt du erfasst hast, Herr, mit deinem Geist, mit deinem Wort, Herr, mit deinem Rema-Wort, Herr. Und wir sagen in dem Namen Jesus, wir befehlen diesen Berg. Wir sagen jetzt in Jesu Namen, verpflanzt euch hinter euch hinweg und verpflanzt euch ins Meer in Jesu Namen. In Jesu Namen, come on, come on, come on, come on. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Oh. Noch einmal kannst du sprechen zu einer Sache. Oh, danke, Vater, für all diese Wunder, die heute an diesem Tag hier initiiert werden, Herr. Für all diese Durchbrüche, die heute an diesem Tag hier initiiert werden. Und wir werden davon hören und wir werden davon lesen. Ja, schreibt uns eine E-Mail, wenn sich das Wunder manifestiert. Und einige werden uns eine E-Mail schreiben und sagen, heute, am 23. März 2025, wurde mein Wunder initiiert. Und jetzt ist es manifestiert. Halleluja, jetzt ist es manifestiert. Danke, Jesus. Komm, lass mal Jesus die Ehre geben. Lass uns ihn mal loben, lass uns ihn mal preisen. Halleluja, danke, Jesus. Oh. Glaubens und dir gebührt alle Ehre für alles, was du tust in unserem Leben. Dir sei alle Ehre, Jesus. Halleluja, Halleluja. Komm, lass uns noch einmal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Halleluja. Oh, Glaubenspower spüren, die im Raum ist. Halleluja, da sind so viele Wunder, die gerade empfangen wurden. Schreib uns wirklich eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Und wir wollen davon hören, was Gott heute getan hat. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn, jetzt dürft ihr wieder Platz nehmen. Oh, Glory. Ein Tag des Glaubens. Halleluja. Eine Begegnung mit Gott im Geist des Glaubens. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte euch jetzt an dieser Stelle die Gelegenheit geben, ein Glaubenssaatkorn zu säen. Und ich habe eine Verheißung, die mich gerade in den letzten Tagen immer wieder bewegt hat. Ich habe es gestern auch in Nürnberg geteilt. Und zwar Malachi 3, Vers 18. Und ich glaube, das ist wirklich auch für diese Zeit eine ganz wichtige Verheißung. Weil die Welt steuert auf unruhige Zeiten zu. Das spüren wir alle im Geist. Und werden auch Zeiten sein, in denen auch Leute vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Aber das Wort Gottes sagt, und das ist entscheidend, das ist die Verheißung, auf die du dich als Gläubiger stellen kannst. Malachi 3, Vers 18 heißt es, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Halleluja. Also die entscheidende Frage in dieser Zeit ist, an welchem Wirtschaftssystem bist du angedockt? Amen. Das Wirtschaftssystem der Welt kommt in die Krise. Amen. Aber als Gläubiger hast du die Möglichkeit, an einem anderen Wirtschaftssystem angedockt zu sein. Und das ist das Wirtschaftssystem Gottes. Amen. Und wenn du deine wirtschaftlichen Belange, also deine Finanzen, deine Versorgung in die Hand Gottes legst, ihn den Herrn darüber sein lässt, dich da sozusagen einsteckst in seine Versorgung, in seine Fürsorge, in seine Führung und seine Leitung, dann wirst du, das glaube ich, in dieser kommenden Zeit zu denen gehören, anhand von denen Gott wieder den Unterschied deutlich macht zwischen denen, die ihm glauben, und denen, die ihm nicht glauben. Amen. Und ich glaube, dass das sichtbar werden wird, auch im Bereich der Finanzen. Er wird seine Kinder versorgen, dass sie in allem, alle Zeit, alle Genüge haben. Amen. Er wird dich keinen Mangel haben lassen, wenn du ihm vertraust. Es wird wieder der Unterschied sichtbar werden. Das glaube ich, zwischen dir und dem, der Gott nicht vertraut. Halleluja. Auch im Bereich der Finanzen. Sag mal, auch im Bereich der Finanzen. Gott möchte uns da wirklich auch eine Gabe des Glaubens geben in dieser Zeit. Weißt du, während vielleicht die Welt die größte Wirtschaftskrise hat, dass wir glauben, dass gerade in dieser Zeit die Söhne und Töchter Gottes am meisten nach vorne gehen. Halleluja. Und wenn kein Business mehr funktioniert, aber das Business der Söhne und Töchter Gottes blüht auf. Amen. Halleluja. Danke dafür, Jesus. Das glauben wir. Und auf diese Verheißung wollen wir uns stellen. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben. Zuerst wollen wir das Wort Gottes proklamieren, der Verheißung, auch für unser Geben. Ja, den Zehntengeber und den Sämann, könnt ihr die Folie herannehmen. Und wir wollen das zusammen proklamieren, weil das sind die Verheißungen Gottes. Und wir verbinden uns im Glauben. Und dann wollen wir wirklich diese Gabe des Glaubens auch für Finanzen freisetzen. Und dann fragst du den Heiligen Geist, was du heute Morgen säen sollst oder geben sollst. Halleluja. Lass uns proklamieren. Als Zehntengeber proklamiere ich heute: Der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Das ist übrigens interessant, diese Verheißung kommt nur ein paar Verse vor der Verheißung, die ich gerade gelesen habe. Das ist nämlich der Unterschied, wie das sichtbar wird zwischen dem, der Gott glaubt, oder dem Gerechten und dem Ungerechten. Und, diese Verheißung zum Thema Zehnten ist genau im selben Zusammenhang. Also es hängt miteinander zusammen. Also lasst uns als zweites den unteren Teil proklamieren. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Und Vater, wir glauben dir in dem Namen von Jesus, Herr, dass diese Verheißung in unserem Leben sich erfüllt. Dass nämlich genau im Bereich der Finanzen mehr und mehr der Unterschied sichtbar wird zwischen denen, die dir glauben und zwischen denen, die eingepflanzt sind im Wirtschaftssystem Gottes und denen andererseits, die eingepflanzt sind im Wirtschaftssystem dieser Welt und in dieser Welt verhaftet sind, Herr. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte eine Gabe des Glaubens freisetzt. Oh, wie von euch wollen das heute Morgen? Eine Gabe des Glaubens für Finanzen, für Versorgung, für wirtschaftliche Prosperity, also Wohlergehen, auch in und gerade in Zeiten der äußeren Krise, der wirtschaftlichen Krise in der Welt. Halleluja. Danke, dass du deinen Kindern eine mächtige Gabe des Glaubens gibst, dass wir gerade in diesen Zeiten umso mehr nach oben gehen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Und jetzt darfst du den Heiligen Geist fragen, sagst, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll? Und das, was er dir zeigt, das tust du hier vor Ort in bar, wenn du es in den Eimer reintust. Oder aber du kannst auch die Verpflichtung unter deinem Stuhl ausfüllen. Die eine Hälfte, da schreibst du den Betrag drauf, tust ihn in den Eimer. Die andere Hälfte, da wo die Kontonummer draufsteht, schreibst du auch den Betrag rein, nimmst es mit nach Hause und überweist es in den nächsten Tagen. Wenn du über Livestream zuschaust, werden dir die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Du kannst die Überweisungsmöglichkeit nutzen per IBAN. Du kannst aber auch PayPal nutzen oder du kannst über unsere Homepage mit deiner Kreditkarte geben. Tu einfach das, was er dir gezeigt hat. Okay? Hier vor Ort geben wir die Eimer durch und wir geben zusammen. Und während ihr gebt, lese ich euch wieder einige Zeugnisse vor, auch dessen, was in den letzten Wochen passiert ist. Zum Beispiel hier schreibt der Andreas vor wenigen Wochen, ich habe vor 6 Monaten wegen erhöhtem Augeninnendruck ein Medikament bekommen. Außerdem wurde eine gut sichtbare Zyste im linken Auge diagnostiziert. Auch hierfür habe ich Medikamente bekommen. Bei beiden Medikamenten hatte ich das Gefühl, dass sie dem Auge mehr schaden als bringen. Also habe ich sie nach ein paar Wochen abgesetzt, Führung Gottes, und stattdessen täglich über meinen Augen proklamiert, dass ich in den Wunden des Herrn geheilt bin. Gestern war der Augenarzttermin. Der Augeninnendruck ist wieder im Normbereich und die Zyste ist verschwunden. Halleluja. Danke, Herr. Amen. Da ist das Saatkorn des Glaubens wirksam geworden. Hier aus dem Glory House in München kommt das Zeugnis, eine Teilnehmerin wurde bereits mehrfach an beiden Schultern operiert. Bei einer Magen-Darm-Spiegelung vor 3 Jahren hatten die Ärzte sie von der Trage genommen und sie dabei so stark am Arm gezogen, dass am rechten Arm die Sehne gerissen ist. Seitdem konnte sie ihren Arm nicht mehr heben und nach vorne nur im kleinen Radius einsetzen. Ständige Schmerzen inbegriffen. Von einer weiteren Operation hat sie jedoch abgesehen. Ein paar Tage nach dem Glory House bekam ihr Mann einen Anruf von seiner Frau mit den Worten, Schatz, ich kann die Betten wieder ausschütteln. Totale Begeisterung, der Arm ist wieder komplett einsatzbereit, umfassende Beweglichkeit und Belastbarkeit. Zudem sind kleine Knochen, die oben aus der Schulter herausstanden, verschwunden. Halleluja, ist das nicht stark? Kreatives Wunder. Danke, Jesus. Und dann noch vom letzten Samstag noch im Café der Begegnung. So viele powerful Zeugnisse, ich kann nicht alle vorlesen, aber einfach so ein paar. Eine Frau war sehr traumatisiert und weinte. Nach dem Gebet war sie völlig frei und konnte wieder lachen. Eine Frau und ihr Sohn wurden durch den Krieg in der Ukraine sehr stark traumatisiert und haben massiv ihre Sehkraft verloren. Nach dem Gebet konnte der Junge sofort klar sehen. Er konnte das Kleingedruckte vorlesen und war sehr überrascht. Auch bei seiner Mutter hat sich die Sehkraft stark verbessert. Halleluja. Eine Frau konnte ihre Finger kaum bewegen. Ein Finger war sogar blau. Nach dem Gebet konnte diese Frau ihre Finger völlig frei bewegen. Ein Mann, der Magen- und Darmprobleme hatte, hatte eine sehr starke Berührung vom Heiligen Geist. Die Symptome sind verschwunden. Eine Frau hatte grauen Star. Nach dem Gebet konnte sie sofort klar sehen und war voller Freude. Eine Frau hat nach Gebet starke Befreiung erlebt. Die Schmerzen in den Füßen sind verschwunden. Ein Mann hatte Atemprobleme und war kurzatmig. Nach dem Gebet konnte er gut atmen. Eine Frau, die Rheuma und starke Schmerzen in den Gelenken hatte, hat bezeugt, dass nach dem Gebet die Schmerzen weggegangen sind. Sie fühlt sich auch in ihrer Seele frei. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Alles im Café der Begegnung für ukrainische Flüchtlinge. Vor einer Woche, preist den Herrn, Gott ist so gut. Wunder über Wunder über Wunder. Halleluja.